Tja, ihr Lieben, wir sind da. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, heute Nacht hier live im Fernsehen und im Radio, dann wählt diese Nummer hier 0180-5678-111. Oder ihr könnt auch faxen unter 0180-5678-110. Erster Anrufer heute ist Peter. Peter, 28 Jahre, hallo. Ja, hallo, Domian. Wir beide haben am Freitag miteinander gesprochen. Ja, das ist richtig. Und ich bin jetzt ganz gespannt, was aus deiner Geschichte geworden ist. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen für die Leute, die Freitag nicht dabei waren. Du hast eine Freundin, die ist etwa 40 Jahre alt. Und du gehst aber auch in letzter Zeit in ein Bordell. Und nun hast du durch einen Zufall herausbekommen, dass die Prostituierte die Tochter deiner 40-jährigen Freundin ist. Genau. Deine Freundin, deine 14-jährige Freundin, weiß aber nicht, dass ihre Tochter als Prostituierte arbeitet. Und nun sollte am Samstag, glaube ich, ein Kennenlernen-Kaffeetrinken stattfinden. Und wir haben Freitagnacht miteinander gesprochen und du warst völlig aus dem Häuschen. Was mache ich nur? Ich kann da ja nicht hingehen. Die fallen ja beide alle vom Glauben ab, wenn die mich da sehen. Was hast du gemacht? Naja, ich habe das versucht, was du mir geraten hast. Ich bin dann in der Nacht noch in dieses Bordell gefahren, das hatte natürlich zu. Ja. Und bin dann am Morgen auch nochmal dahin gefahren und da hat Michael, also das ist die Tochter, da nicht gearbeitet. Mhm. Und dann dachte ich, naja gut, jetzt versuchst du es einfach, jetzt gehst du hin zu dem Kaffee trinken, weil ich wohne ja auch mit Angelika, meiner Freundin, zusammen. Mhm. Hab mich da hingesetzt, hatte natürlich schon ganz schön Herzklopfen und dann kam Maike auch. Ich habe auch gemerkt, dass sie mich gleich erkannt hat. Sie hat es ich aber nicht anmerken lassen. Zumindest hatte es Angelika, die Mutter, nicht gemerkt. Mhm. Und wir saßen da. Also mir ging es natürlich nicht so gut. Mhm. Allerdings bin ich natürlich jetzt auch ein bisschen, habe ich ein sehr komisches Gefühl. Denn was da abgelaufen ist, war, hat die Sache, finde ich, noch viel schlimmer gemacht. Was ist abgelaufen? Ja, Maike hat, wie ich auch schon gedacht habe, ihrer Mutter natürlich nicht erzählt, was sie jetzt arbeitet. Also die Mutter von, ja, Maike, deine Freundin, ja, hat dich als ihren Freund vorgestellt. Ja, sie hat gesagt, das ist hier Peter, wir sind jetzt seit 9, also bei 10 Monaten zusammen und wir wohnen zusammen und wir wollen auch nächstes Jahr in Urlaub fahren und hat alle unsere Pläne schon so erzählt und sie hat das schon gut geschauspielert. Mhm. Also du musst da dann auch wahrscheinlich vor Scham im Erdboden versunken sein. Ne? Ja, natürlich. Wenn sie dann sagt, das ist meine Tochter, und ja, stell dir vor, wie groß sie geworden ist. Und ich dachte natürlich auch, Mensch, wenn sie wüsste, wie gut ich die kenne. Ja, nochmal die Nachfrage, wie lange hatten sich Mutter und Tochter nicht gesehen? Ja, 2 Jahre. 2 Jahre. Oder 3 Jahre fast. Mhm. Ja, 2,5 Jahre. Mhm. Erzähl mal weiter. Ja, und natürlich gehen dann die Fragen, Mensch, was hast du gemacht in der letzten Zeit? Und da war ich natürlich auch sehr gespannt. Mhm. Und sie hat dann gesagt, sie hat in einer Stadt, in Hannover, gearbeitet und bei einer Freundin gewohnt und ist jetzt mit dieser Freundin eben in diesen Ort, der 3 Orte von uns weiter ist, gezogen und hat ganz große Pläne. Und die Mutter war natürlich begeistert, dass es der Tochter so gut geht. Mhm. Mhm. Und das Schlimme ist, ich weiß jetzt auch nicht, aber die Tochter konnte dich ja nicht verraten, weil sonst hättest du die Tochter auch verraten. Ne? Oder sonst, wäre es rausgekommen. Insofern hattet ihr ja auch einen Pakt da miteinander. Ganz genau, deshalb konnte ich ja auch nichts sagen. Mhm. Und das, wo ich jetzt auch natürlich schon wieder nicht weiter weiß, ist, was die Tochter dann gesagt hat. Die Tochter hat gesagt, sie möchte jetzt mit dieser Freundin in der Stadt ein Modegeschäft eröffnen. Mhm. Und hat jetzt ihre Mutter, mit der sie hat sich den ganzen Tag gut mit der Mutter verstanden und die haben auch gesagt, wir treffen uns jetzt wieder so ungefähr einmal die Woche und jetzt vergessen wir den alten Streit von damals. Und jetzt hat Maike ihre Mutter um 5000 Mark gebeten, weil sie ein Modegeschäft aufmachen möchte. Angeblich. Oder stimmt es? Das weiß ich ja nicht. Also es gibt jetzt eine neue Verstrickung und du bist in einem neuen Gewissenskonflikt. Sollst du deine Freundin, also die ältere Freundin, sollst du die vorwarnen? Ja, quasi die Mutter. Im Prinzip ist es auch mein Geld, weil Angelika und ich haben jetzt schon seit 3,5 Monaten sparen wir schon Geld. Wir haben jetzt ungefähr, ich glaube, 6.000 Mark gespart, weil wir nächstes Jahr in die Dominikanische Republik fliegen wollen. Und Maike hat gesagt, es ist doch nur für 3 Monate das Geld und die kriegt das auch bestimmt wieder. Und dann hat natürlich Angelika gesagt, das ist kein Problem. Mhm. Oder was meinst du dazu, Peter? Wir können ja das Geld leihen. Und Peter, gab es denn dann, übrigens, wie lange dauerte dieses Kaffeetrinken? 8 Uhr abends. Bis 8 Uhr. Für dich wahrscheinlich eine höchst unangenehme Zeit, ne? Die Stunden vergingen kaum. Mich wundert, dass Angelika, deine 40-jährige Freundin, dann kann man das besser einordnen. Ja. Hat die das denn gar nicht gemerkt, dass du befangen warst, dass du dich nicht wohlgefühlt hast in deiner Haut? Oder hast du so gut geschauspielert, dass sie es nicht mitbekommen hat? Na, ich habe schon mittags gesagt, dass ich ein bisschen Bauchschmerzen habe und ich glaube, ich kriege eine Grippe. Also, dann wurde das als Vorwand dann benutzt. Ja. Hast du denn jetzt danach, am Sonntag zum Beispiel oder vielleicht am Samstagabend, mit Maike, also mit der Prostituierten, mit der Tochter deiner Freundin, nochmal gesprochen, telefoniert oder so? Nein, ich brauchte nicht mit ihr zu telefonieren, weil der Abend ging so zu Ende, dass Michael um 8 Uhr gesagt hat, so, ich muss jetzt los, ich muss den letzten Bus kriegen. Mhm. Und Angelika hat gesagt, ist doch gar kein Problem, Peter fährt dich eben rum. Darüber war ich natürlich einerseits auch ein bisschen froh, um nochmal mit ihr zu reden. Ja. Und auf dem Rückweg, sie hat eigentlich gar nicht geredet und ich wusste natürlich auch nicht, wie ich anfangen soll. Ja, habt ihr denn dann offen über die absurde Situation dann doch geredet oder wie? So halb. Ich habe sie gefragt, wie sie sich jetzt vorstellt, wie es weitergeht. Mhm. Und da hat sie nur gesagt, sie will weg aus der Stadt. Mhm. Und dann habe ich gefragt, wie das mit dem Modegeschäft ist. Mhm. Und dann hat sie gesagt, lass das mal meine Sorgen sein. Jeder hat seine Geheimnisse und wir beide haben ja auch ein Geheimnis. Ah ja. Und ich wusste dann auch nicht, was ich machen sollte. Ich bin auch froh, dass ich meine drei Freunde, Klaas, Kai und Basti, habe. Und die haben mir auch gesagt, Mensch, die verarscht dich. Mhm. Gib dir ja bloß nicht diese 5.000 Mark. Und Basti war jetzt auch heute Morgen nochmal in dem Bordell, wo Maike gearbeitet hat. Mhm. Und wollte sie sich mal zur Brust nehmen und mal mit ihr Klartext so ungefähr reden. Mhm. Und jetzt hatten die Kollegin von Maike gesagt, dass sie jetzt in der Libelle in Hannover in der Innenstadt arbeitet. Mhm. Das ist aber auch so ein Bordell. Und jetzt weiß ich nicht, was soll ich machen? Soll ich ja die 5.000 Mark geben? Sie hat ja auch ausweichend geantwortet, als du gesagt hast, was ist denn mit den 5.000 Mark? Da hat sie gesagt, lass das mal meine Sorge sein, jeder hat so sein Geheimnis. Ja. Daraus kann man ja schließen, dass sie es gar nicht ehrlich meint. Sonst hätte sie ja sagen können, ja, ich will einen Neuanfang unternehmen und brauche dafür das Geld. Ne? Das wäre eine klare Aussage gewesen. Ja, vielleicht ist das ja mit dem Job in der Libelle auch nur so eine vorübergehende Sache, dass sie... Ich weiß das ja nicht, was ich jetzt mache. Also du hängst wirklich voll drin, ne? Verzwickter und verzahnter geht es gar nicht. Am Freitag treffe ich mich, beziehungsweise treffen Angelika und ich uns wieder mit Maike und da hat Angelika gesagt, da bringt sie die 5.000 Mark mit. Jetzt weiß ich auch nicht, also jetzt habe ich noch 4 Tage Zeit und ich weiß nicht, soll ich jetzt, das ist mein Urlaub nächstes Jahr und mein ganzes Geld, was ich gespart habe. Wir brauchen jetzt Salomon, der jetzt ein kluges, schlaues Urteil fällt oder einen schlauen Rat von sich gibt. Ja. Mein Gott. Das ist aber jetzt wirklich sehr verdammt schwierig. Verdammt schwierig. Natürlich würde ich jetzt intuitiv sagen, versuche alles zu unternehmen, dass die das Geld nicht in die Hand bekommt. Ja. Andererseits fallen mir auch keine großartigen Argumente ein, wie du deine Freundin, wie du Angelika überzeugen könntest, ihr das nicht zu geben. Ja. Ich meine, vielleicht schon. Die haben eine ganze Weile keinen Kontakt miteinander gehabt. So könnte man argumentieren. Du weißt ja, also stell dir vor, du bist jetzt ich und du redest deine Freundin, die Angelika, an. Dann könntest du sagen, du weißt ja gar nicht, was die mit dem Geld machen will. Lass uns da mal noch ein bisschen warten, bis der Kontakt wieder enger geworden ist und man so ein bisschen von dem Leben der anderen auch mitbekommt. Und dann gibt man das Geld. Versuche doch einfach ein bisschen so eine Verzögerungstaktik, dass sie nicht jetzt schon nach einer Woche, die kennen sich jetzt erst wieder eine Woche, dass nach einer Woche da schon Geld rüberkommt. Das müsstest du doch hinkriegen bei Angelika. Das habe ich ja auch versucht. Ich habe ja auch am Abend nochmal mit ihr gesprochen. Ich habe das auch versucht, vorsichtig ihr klarzumachen und eigentlich auch das, was du jetzt gesagt hast. Aber sie hat gesagt, Mensch, das ist doch toll. Und sie war praktisch ganz... Die Muttergefühle kommen jetzt. Ja, ganz von den Socken, weil sie... mir ja auch schon die ganzen 9 Monate mal gesagt hat, sie hat das Gefühl, dass ihre Tochter abgerutscht ist und... Verstehe. All solche Sachen und jetzt war sie richtig erleichtert und... Es gibt, glaube ich, überhaupt keine andere Idee, Peter, als dieses nochmal zu versuchen. Du hast ja noch ein paar Tage Zeit, auf sie einzuwirken, dass sie zumindest dann nochmal eine Woche oder 2 Wochen wartet. Das muss man nicht sofort haben, dieses Geld. Und ich hoffe, dass du natürlich auch jetzt nicht mehr zu Maike gehst, ne? Nein, natürlich nicht als Kunde. Nein, natürlich nicht. Ja. Aber ich weiß jetzt natürlich auch nicht, was ich mit diesem Geld machen soll. Also eine andere Idee habe ich jetzt auch nicht, als die ich dir gerade gesagt habe. Sollte mir noch was einfallen, jetzt Ehrenwort, rufe ich dich nochmal an. Und ich finde sowieso, dass wir in Kontakt bleiben sollten. Wir vereinbaren jetzt mal, dass wir nochmal in einer Woche, nämlich nächste Woche Montag, miteinander sprechen. Ja, obwohl, geht das auch am Freitag? Es ging auch am Freitag, ja. Ja, das wäre besser. Okay, dann machen wir es Freitagnacht. Und wenn mir vorher noch was Schlaues einfällt oder uns irgendwelche Leute was faxen, könnte ja auch sein, irgendeine tolle Idee, reichen wir es an dich weiter oder ich rufe dich an. Das wäre nett. Das machen wir, Peter. Mann. Hm? Du kommst irgendwie, kriegen wir dich schon noch raus aus dem, aus der Verstrickung. Okay. Toi. Tschüss. Okay. Gut, tschüss. Tschüss. Hui, ist das kompliziert. Ich habe wirklich im Moment keine schlaue Idee, wie er sich da rauswinden könnte. Außer, dass er ein bisschen auf Zeit spielen sollte. Wenn ihr eine Idee habt, ihr könnt mich auch anrufen. Ihr könnt es mir auch hier vielleicht in der Sendung sagen. Ich bin sicher, dass Peter heute Nacht auch noch dabei ist. Dann hört er das auch direkt. Also, wenn ihr mit mir reden wollt, über was auch immer, es kann ja vielleicht auch ein bisschen einfacher sein, als das, was wir gerade gehört haben. 0180 5678 111. Erik ist am Telefon und Erik ist 22 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Mein Thema ist Transsexualität. Bist du transsexuell? Ich bin transsexuell. Ich bin als Frau geboren. Ja. Und bin seit Oktober 96 in Hormontherapie. Ist sehr erstaunlich. Ich hätte jetzt von der Stimme her wirklich gedacht, dass du ein Mann bist. Ah, danke. Und was mich so ein bisschen aufregt, sind diese ganzen Talkshows zu dem Thema, weil grundsätzlich wird Transsexualität und Transvestiten wird immer in einen Topf geschmissen. Das kapieren die Leute immer noch nicht, ne? Nee, dass das ein himmelweiter Unterschied ist. Du hast die Chance, dieses hier jetzt nochmal ganz klar zu sagen, wo der Unterschied zu sehen ist. Ja, also transsexuelle Menschen sind Menschen, die sich im falschen Körper fühlen, das heißt also biologische Frauen, die sich als Männer empfinden, so wie ich. Oder umgekehrt. Eben umgekehrt, eben biologische Männer, die sich als Frauen fühlen. Mhm. Und Transvestiten, sag ich mal, das ist sowas wie Merrigan und Gordy oder Lilo Wanders und sowas. Und oft wird das aber in einen Topf geschmissen. Wobei Lilo Wanders sich, glaube ich, gar nicht mal als Transvestit empfindet. Das ist noch wieder was anderes. Und das ist eine Rolle, in die sie einfach, eine Kunstfigur, in die sie schlüpft. Natürlich, aber vielfach wird das ja, sag ich mal, Travestie und Transvestit wird ja auch in einen Topf geschmissen. Ja. Also vielfach ist es so, wenn man die Talkshows sieht, da ist es immer so, dass dann gerade diese Paradiesvögel kommen. Also man könnte sagen, die Transvestiten, das ist eher eine spielerische Geschichte. Ja, hat eine sexuelle Komponente auch dabei. Und Glamour zu tun. Transsexuell, das ist schon eine Nummer härter, ne, wenn man das ist, um damit mit sich ins Reine zu kommen. Du bist sehr jung noch, du bist 22 Jahre erst. Ich bin 22, ja. Wann hast du das denn für dich bemerkt, dass du im falschen Körper, nämlich im männlichen Körper, im weiblichen Körper geboren bist, aber dich als Mann fühlst? Das habe ich eigentlich schon recht früh, also in meiner Kindheit schon gemerkt, dass da was mit mir nicht stimmte. Wie denn? Ja, zum Beispiel im Kindergarten, wenn das da so losging, diese mädchentypischen Spiele, also haben mich nie interessiert. Ich habe dann eher mit den Jungs Fußball gespielt, bin auf Bäume geklettert und sowas daher, ne? Und auch so Mädchenklamotten, also Kleidchen oder Röckchen, da kriegte man mich partout nicht rein, schon als kleines Kind nicht. Also ich habe das immer abgelehnt und war immer dagegen. Das war so die Frühkindheit. Wann hat es denn so in der Jugend, als du schon bewusster warst, wann hat es denn da so richtig bei dir reingeknallt irgendwie, dass es so nicht, dass du dich so nicht wohlfühlst, dass da elementar etwas nicht stimmt? Also richtig heftig hat es mal eingeknallt, als ich das erste Mal so leicht, als ich 13 war, weil ich mich da auch erstmals in ein Mädchen verliebt habe. Und dann auch, dass man nicht gecheckt hat, was jetzt Sache ist, weil ich noch gedacht habe, na, vielleicht irgendwie lesbisch oder sowas, weil den Begriff transsexuell, den kannte ich ja so noch nicht und wusste das auch nicht einzuordnen. Und da hatte ich dann so schon meine Probleme, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Später dann, als ich 16 wurde, bin ich mir dessen dann bewusst geworden durch einen Zeitungsbericht und habe dann auch von anderen Menschen erfahren und konnte erstmals was damit anfangen und habe dann auch so konkret Schritte unternommen, habe mich mit der Pro Familia-Stelle in Verbindung gesetzt. Das hast du von dir aus getan? Das habe ich von mir aus. Das ist ja nur auch ein erstaunlicher Schritt für einen 16-Jährigen. Ja, klar, ich bin dann auf die Leute zu, weil ich habe dann erstmal den Bericht gelesen und gehört und habe mich dann da informiert, wobei ich sagen muss, dass die Informationen da nicht so dolle waren. Man hat mich wahrscheinlich auch noch nicht ernst genommen mit 16 Jahren. Traurigerweise, natürlich. Ne? Hast du dich deinen Eltern noch anvertraut? Oh, yo, meinem Vater habe ich mich das erste Mal anvertraut, da war ich so 12, 13, habe ihm so geschildert, was Sache ist, dann meinte er, ja, hör mal, das ist so eine Phase, das vergeht schon wieder und wenn du da mal den richtigen Jungen kennenlernst, dann ist das vorbei und du vergisst das Ganze dann wieder, ne? Dann habe ich auch gedacht, ja, was erzählst du denn das? Und so ist es auch bei anderen gewesen. Warum hast du dich dem Vater zuerst anvertraut, nicht der Mutter? Oder lebst du nur bei deinem Vater? Hast du gelebt bei deinem Vater? Nee, ich lebe bei meiner Mutter. Meine Mutter, ja, warum habe ich dir das nicht gesagt? Die hätte ähnlich reagiert, sag ich mal. Was sagen beide denn heute, jetzt zu deiner Entwicklung? Heute dazu, also ich habe meiner Mutter das dann nochmal gesagt, als ich 16, 17 war und mich da erstmals um gekümmert habe. Die hat das dann mehr oder weniger verstanden und dann auch so, die Vergangenheit dann nochmal durch den Kopf gehen lassen und gesagt, ja, du warst ja eigentlich nie irgendwie mädchenhaft, dass du da jetzt... Also du erfährst von Seiten der Familie, von dem engeren Kreis durchaus Toleranz und auch Verständnis. Ja, mein Vater, der hatte anfangs so tierische Probleme gehabt. Die hat er auch heute zum Teil noch. Dass er mich teilweise noch beim alten Vornamen nennt oder dass er manchmal sogar noch sie sagt. Wie hieß du früher? Möchte ich nicht sagen. Möchtest du nicht sagen? Nee. Jetzt nennst du dich Erik. Ja. Und wer sagt sonst noch Erik zu dir? Ich sag mal, der Freundeskreis. Da habe ich gute Freunde von früher auch noch. Die haben das auch akzeptiert. Und ich habe auch viele neue Freunde und zum Teil kennen mich auch viele nur so und die wissen das auch gar nicht. Und siehst du denn heute schon sehr männlich aus? Ja, doch, auf jeden Fall. Also. Aber du machst nur, was heißt nur, du bist im Moment, sagst du, seit 96 in einer Hormonbehandlung. Ja, ist richtig. Hast du denn das Ziel, dich umoperieren zu lassen? Auf jeden Fall, der Termin ist im Januar. Termin ist im Januar, also jetzt alle Januar. Begleitenden Dinge sind eingeleitet oder schon abgeschlossen. Das heißt, eine psychotherapeutische Beratung und was man da alles so machen muss. Diese ganzen Gutachten, Alltagstests und sowas, das ist alles abgeschlossen. Ich habe auch die erforderlichen Gutachten, nur eben das Theater mit der Krankenkasse. Im Januar soll die Operation stattfinden? Ja. Das ist ja nicht mehr lange hin. Nee, Gott sei Dank. Fieberst du jetzt diesem Datum entgegen? Oder ich wünsche es, wäre schon längst passiert, auf jeden Fall, ja. Das ist ja eine Operation, die man sich so als normaler Mensch weniger gut vorstellen kann als umgekehrt. Du bist vom Körper her eine Frau und möchtest in einen Mann umoperiert werden. Ja. Nun kann man so einen Pimmel ja nicht einfach so da ran operieren. Erklär uns doch mal, wie das dann genau funktioniert. Ja, da gibt es verschiedene Techniken. Also ich meine, mittlerweile ist die aus dem Unterarm, die hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Da wird dann, musst du dir vorstellen, aus dem Unterarm wird so ein Hautlappen rausgetrennt. Und der wird dann mit der weiblichen Harnröhre verbunden, sodass du hinterher auch die Möglichkeit hast, im Stehen zu urinieren. Sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, stimmt. Ich kann das nur unterstreichen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, genau. Ja. Und dann werden die Blutgefäße, die man in den Armen hat, die werden dann auch mit den inneren weiblichen Blutgefäßen verbunden. Und das sieht dann ganz gut aus eigentlich und ist auch funktionsfähig. Die Klitoris wird auch dann da einoperiert irgendwie, genau, ne? Die wird dann vorne an und man versucht auch und es funktioniert auch, die Nerven dann zu behalten, sodass dann auch ein Gefühl später... Ist eine wahnsinnige Operation, stelle ich mir vor. Ja, ist auch sehr risikoreich. Sehr risikoreich. Da stellt sich natürlich immer die Frage, wirst du danach einen Orgasmus erleben können? Ja, das ist so eine Frage. Also mit dem Gefühlsleben weiß man nicht. Es ist auch mehr oder weniger gut Glück. Es kann gut gehen und es kann eben auch schief gehen, dass da unten gar nichts mehr ist. Wobei ich auch sagen muss, dass das doch eher eine Kopfsache ist. Ja. Wie funktioniert denn die Erektion dann? Da gibt es mehrere Methoden. Das gibt es einmal mittels Silikonstab, der dann eingeführt wird. Also vorne in den künstlichen Penis. Ja, wie eingeführt? Während der Operation oder hinterher? Der wird hinterher praktisch, man hat dann ein halbes Jahr später eine Nachoperation und dann gibt es da diese sogenannte Silikonprothese, die dann bei Bedarf, also die trägt man nicht ständig, bei Bedarf wird die dann eingeführt. In die Harnröhre? In die Harnröhre, genau. Und dadurch steht er dann? Dadurch steht er. Und dann gibt es aber noch die Möglichkeit, welche besser ist, mit einer Pumpe. Für welche möchtest du dich entscheiden? Mir wäre das mit der Pumpe eigentlich ganz lieb. Das heißt, wo pumpt man denn dann? Soweit ich weiß, da gibt es verschiedene Techniken, wird auch dann über den Hoden wird das dann aufgepumpt. Man kriegt da auch künstliche Hoden implantiert und darüber kann das Ganze dann aufgepumpt werden. Wobei das natürlich schon schrill ist irgendwie, ne? Wenn man sich vorstellt, man wird über die Hoden pumpt man das Ding dann auf. Aber ich meine, wenn man sich daran gewöhnt, ist es auch okay wahrscheinlich, ne? Ja, sicher. Ja. Hast du schon mal Bilder oder sogar einen Menschen gesehen, der von Frau zu Mann umoperiert worden ist? Ja, sowohl als auch. Also ich bin in einer Selbsthilfegruppe und da darf man sich die Ergebnisse dann auch schon mal anschauen. Wie sieht das aus? Ich habe das noch nie gesehen. Sieht der Penis mit Hodensack relativ normal aus oder schon doch eher noch ein bisschen verunstaltet? Ich muss sagen, so einen Penis habe ich jetzt in Natura noch nicht gesehen. So auf Fotos, da gibt es solche und solche. Es gibt also welche, die sehen wirklich katastrophal aus. Die sehen aus wie so eine hängende Mettwurst, also wirklich furchtbar. Und da gibt es aber auch wirklich Ergebnisse, die wirklich also optisch recht ansprechend sind. Nur wenn du meine Sendung ab und zu verfolgst, wirst du sicher wissen, dass hier doch in schöner Regelmäßigkeit Jungs anrufen, die sich darüber beklagen, dass sie einen zu kleinen Penis haben. Du bist ja jetzt in der glücklichen Situation, du kannst ja sagen, wie groß er sein soll. Wie groß soll er denn werden? Durchschnittsgröße, sag ich mal. Also so, ich sag mal jetzt so zwischen 15 und 18 Zentimeter reichen mir. Also mehr will ich da gar nicht. Könnte vielleicht noch ein Zentimeter mehr sein? Ja, mehr darf es immer sein, ne? Ja. Also du bist aber jemand, der dann heterosexuell lebt. Das heißt, ja, du wirst dich dann, es gibt ja auch so ganz komische Sachen, die dann schwul leben, obwohl, ne, da muss ich mal zehnmal im Kopf überlegen, wie sind die jetzt gepolt, die Leute. Aber du willst dann auch mit Frauen zusammen sein. Ich will dann mit Frauen zusammen sein, ja. Mensch, Erik. Ja. Im Januar. Du hast einen guten Operateur, hoffe ich, in den du viel Vertrauen hast. Ja, doch. Ja. Mit dem man sicher auch viel und ausführlich vorher reden sollte, ne, ehe man in eine solche Operation geht. Ja, man sollte sich da wirklich gut beraten, weil das ist ja wirklich eine Sache fürs Leben und mitunter, wenn das schief geht, dann steht man hinterher böse da. Ne? Jetzt hast du gerade eine kleine Andeutung noch gemacht. Ich wollte dich jetzt fragen, wie teuer ist das? Und du hast vorhin gesagt, es gibt Komplikationen mit der Krankenkasse. Ja. Also erstmal, wie teuer ist es generell? Generell die Preise weiß ich nicht, aber am besten sind ja immer noch die Operationsmethoden in der Schweiz von einem Arzt. Und aber du lässt es in Deutschland machen? Ich lasse es in Deutschland machen, aber ich mache das auch schrittweise, also ich staffel das dann. Ich mache jetzt nicht alles auf einmal, das ist ein bisschen heftig, sondern schrittweise. Also praktisch erstmal die Brust-OP und dann, dass die inneren weiblichen Organe rauskommen. Den Penisaufbau, den wollte ich dann ein halbes Jahr bis ein Jahr später erst machen. Ach so, das macht man nicht in einem Aufbau? Nee, nicht in einem Aufbau. Ja. Kann man auch machen, aber ist dann eben sehr risikoreich. Übernimmt denn nur die Krankenkasse bei dir die Kosten? Sie müssen es. Ich habe alle erforderlichen Gutachten, die sind alle da und die fallen auch alle positiv aus. Aber die sträuben sich noch? Die sträuben sich noch. Ich hoffe, du hast Erfolg, dass die Brüder das dahin blättern. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, hast du das Recht dazu. Und es besteht die psychische Notwendigkeit auch. Insofern, auf jeden Fall. Insofern. Die habe ich auch von Hinz und Kunst bescheinigt bekommen. Lieber Erik, bleib uns doch mal treu. Und lass uns doch mal nächstes Jahr nach einer oder nach einigen Operationen noch mal miteinander reden. Mich würde sehr interessieren, wie die Operationen verlaufen sind, wie es dir geht, und du kannst uns dann ein wenig über dein Befinden erzählen. Okay. Ich wünsche dir alles Gute und toi toi toi für das erste halbe Jahr. Ist ja ein wichtiges Jahr, was da passiert bei dir. Auf jeden Fall, dann fängt mein Leben erst an. Das glaube ich, ja. Alles, alles Gute, und es wäre schön, wenn wir noch mal miteinander reden können. Danke. Tschüss, Erik. Jo, tschö. Tschüss. Jasmin, 29 Jahre alt. Ach, Jasmin hat aufgelegt. Wie dumm. Oder die Leitung ist weggebrochen. Dann nehmen wir jetzt Barbara. Barbara ist 39. Ja. Hallo? Barbara, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Dein Thema? Mein Thema betrifft Hunde. Hunde? Ja. Ein schönes Thema. Ja, finde ich an für sich auch. Oder auch nicht. Ja, also... Die scheißen überall in hier in Köln. Und ja, ich trete dann rein. Gut an. Also bist du gegen Hunde? Nein, natürlich nicht gegen Hunde. Aber ich will nicht, dass die auf dem Gehsteig auf der Wiese. Ich habe mit deinem Kollegen vorher schon gesprochen. Also das finde ich also auch nicht gut. Ja. Jetzt wohne ich also auch nicht in einer Stadt wie Köln, denn da ist es mit Hunden mit Sicherheit schwer. In Köln und in Berlin ist es ganz schlimm mit Hunden. Richtig. Ja. Und, also man muss abends immer mit der Taschenlampe spazieren gehen, damit man nicht hinterher beide... Ich trete ihn tritt. Ja. Ja, richtig. Nee, also wie gesagt, ich komme aus Gelsenkirchen. In der Stadt nehme ich meine Hunde grundsätzlich auch nicht mit. Das will ich schon meinen Hunden alleine gar nicht antun. Ich wohne aber hier in so einem grünen Gebiet. Die Bundesgartenschau 97 ist dir vielleicht auch ein Begriff. Die war hier bei mir und da wohne ich. Ich gehe selten zur Bundesgartenschau. Sag uns, wo sie war. In Gelsenkirchen. Genau, in Gelsenkirchen. Achso, ja. Peinlich, genau. Wusste ich natürlich jetzt nicht. Bitte? Das wusste ich nicht. Nein, ja, die war jetzt hier und dieser jetzt 98 ist das Gebiet erschlossen worden als Erholungsgebiet. Ja. Und mittlerweile ist es sogar so, dass wir da eine Hundewiese haben. Die also wirklich von uns auch sehr genutzt wird. Mhm. Man muss ja erstmal dahin. Mhm. Ne? Man kann also nicht hinschweben oder dem Hund einen Luftballon dahinter binden. Also Hund bloß nicht. Hundewiese heißt, da dürfen die Hunde kacken. Richtig. Ohne Leine laufen und auch ihr Geschäft machen. Aber selbst da sind die Menschen, die mit ihren Hunden dahin gehen, also diese Hunde, die sind also so erzogen, dass sie also in die Büsche gehen, wo die Menschen einfach nichts zu suchen hätten. Falls sie dann der Meinung sind, sie müssen durch die Büsche streifen, müssen sie mit rechnen, in irgendeinen Haufen da reinzutreten. Aber ich sag mal, das ist ja dann deren Angelegenheit. Nur selbst da wird man also gerade sonntags von irgendwelchen Spaziergängern angemault. Siehst du, da sind die Hunde, Leute, überall scheißen sie hin. Also ich reagiere da nicht mehr drauf. Ich habe also 12 Jahre Hunde. Mit meinen anderen, weil die sterben ja auch mal. Reagiere gar nicht mehr drauf. Und dann ist es also, das andere ist, man muss eben halt da hinkommen. Dafür muss ich eben über eine Hauptstraße, wo also ein normaler Bürgersteig ist. Da machen meine Hunde nicht hin. Und wenn es passiert, ich habe also, wie gesagt, ein Tempotuch im Schlüsselbund, hebe ich den Haufen auf. Das finde ich sehr löblich. Ja. Das ist sehr löblich. Das habe ich einige Male hier in Köln auch schon gesehen von Hundebesitzern. Alle Achtung. Doch, also wie das mache aber, ich, weil ich, also wie aber, Sauberei finde. Barbara, da bist du in der Minderheit. Ja, das stimmt. Ja, da bist du in der Minderheit, wirklich. Ja, also wie gesagt, das, also ich finde es selbst nicht schön, da drin rumzulatschen und ich will es auch keinem zumuten. Ich hatte also wirklich, mein Kind war auch mal klein und es war also nichts Schlimmeres, wie nach Hause zu kommen, man roch nur, hat die Schuhe hochgehoben, oh nee. Und dann die Hundekacke unter warmem Wasser, dieser Gestank. Also wie gesagt, das ist mir noch in der Nase geblieben. Und wo macht man das, ne? Wo macht man das? Im Badezimmer ist es auch eklig, ne? Das ja, in der ist eklig. Ja, ja, klar. Ist überall eklig. Also du regst dich aber, und zu Recht auch darüber auf, dass wiederum andere Passanten die Nase rümpfen, wenn Hunde auf der extra für sie ausgewiesenen Wiese ihr so, Geschäft machen. Das genau. Ist doch okay. Ja, ja. Denn ich sag mir mal, also ist auch nicht meine Tour zu sagen, ja okay, ich habe 2 Hunde, zahlt für 2 Hundesteuer, also dürfen sie hinkacken, wo sie wollen. Mhm. Ist Quatsch. Mhm. Das habe ich ja gerade schon erläutert, ich finde es selbst nicht gut. Was hast du genau für Hunde? Ich habe einen Collie und einen Yorkshire Terrier. Ja, das ist also ein großer und ganz klein. Und ganz, wie gesagt, und dieser große. Das sind so die Laufratten, ne? Die kleinen. Ja, die Laufratten. Richtig, Ratte am Windfahren. Ja, genau, ganz genau. Aber wie gesagt, es sind eben halt keine, die werden einfach nur so verpäppelt, sind ganz normale Hunde. Und dieser kleinen Hündin, weil sie eben auch schon sehr alt ist, passierte schon mal, dass sie mal was verliert. Und das hebe ich also wirklich dann mit dem Tempotuch auf, habe ich auch keine Hemmungen, trage zur nächsten Mülltonne, tut rein und Ende ist. Und der Collie ist eben halt so erzogen, der geht also wirklich ins Gebüsch, wo ich gar nicht hinterher könnte. Weil er das wirklich so ja. Versteckt macht. Also Barbara, wir rufen jetzt mal zur Toleranz auf, zur Toleranz bei Nicht-Hundebesitzern, dass sie ganz einfach es hinnehmen, dass Hunde da, wo sie es dürfen, auch machen sollen. Und auch mal ohne Leine laufen dürfen. Ja. Das ist ja auch wichtig. Ja, ist auch wichtig. Na, denn die brauchen auch mal irgendwo ein Stück Gebiet, wo sie laufen dürfen. Ja. Auf einer Hauptstraße geht's nicht und diese Wiese ist dafür ausgeschrieben. Also denke ich mal, dass man da auch den Leuten, die halt Hunde haben, da ihre Freiheit lassen soll. Also die nette Hundebesitzerin Barbara aus Gelsenkirchen war das. Mit einem Plädoyer für ihre kleinen Vierbeiner. Ja. Vielen Dank für deinen Anruf. Okay. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Jetzt versuchen wir nochmal Jasmin. Ich frage mal in die Regie, geht das? Kann ich sie schon anklicken? Ich glaube noch nicht. Dann machen wir mal weiter mit Silke. Und Silke ist 21 Jahre alt. Silke, hallo? Ja, hallo. Silke, hi. Hi. Also mein Thema ist, dass ich an meinem Sexualleben überhaupt keinen Spaß habe. Du hast an deinem Sexualleben überhaupt keinen Spaß? Nein. Noch nie gehabt? Den Spaß, nee. Also Sex, ja, aber noch nie Spaß dran gehabt. So keine Gefühle dabei. Es gibt überhaupt gar keine Erlebnisse, die dir mal so ein bisschen annähernd gefallen haben. Nee, kann man nicht sagen. Hast du einen Freund? Zurzeit ja. Ja, wie lange schon? 20 Monate ungefähr. 20 Monate, das ist doch schon eine ganze Weile. Das heißt, ihr schlaft miteinander? Aber ja, das schon. Das macht mir halt keinen Spaß. Und das merkt er ja auch. Und er muss es wahrscheinlich auch jedes Mal von dir erbitten, weil du von dir aus das nicht möchtest. Was heißt erbitten? Also ich mache es ihm zuliebe. Du machst es ihm zuliebe, aber die Initiative geht nie von dir aus. Nee, das fast nie. Wie oft kommt es dann zum Kontakt? Pro Monat oder pro Woche? In letzter Zeit eigentlich fast gar nicht mehr, nur vorher war es fast jeden Tag. Aber immer nur kurz, also nie so besonders. Und wie äußert sich jetzt dein Freund dazu? Hat er dich darauf angesprochen? Was sagt er? Ja, er meinte, ich soll zur Frauenärzte gehen, zum Psychologen gehen. Hast du denn mit dir selbst sexuellen Spaß manchmal? Onanierst du? Nee. Auch nicht? Hast du es noch nie gemacht? Ich habe da keine Gefühle, weil ich empfinde dabei nicht. Du hast noch nie einen Orgasmus? Nein. Hast du eine Ahnung, eine Idee, woran das liegt? Nee, das nicht. Also ich bin nur ziemlich sexualfeindlich aufgezogen worden. Meine Eltern haben das immer ziemlich weit weggeschoben. Hast du mal irgendwas Negatives mit Sexualität erfahren, als Kind vielleicht? Nee. Es gab keine sexuellen Übergriffe? Also nicht, dass ich mich so dran erinnern könnte. So. Wie fühlst du dich denn mit diesem, ich sag jetzt mal Phänomen, mit diesem Umstand oder Zustand? Sagst du, ich kann damit leben oder sagst du, ich würde schon auch gerne diese Empfindungen mal auch für mich leben? Ja, auf der einen Seite denke ich, dass ich damit leben kann, weil ich das ja nicht gewohnt bin. Noch weißt du ja gar nicht, was dir da so entgeht, ne? Ja, eben, das ist es ja. Aber auf Dauer ist es natürlich für eine Partnerschaft sehr schwierig. Und letztendlich ist das Todesurteil auch, ne? Für Freunde, für Freundschaften, für Lieben. Ja, es ist ja auch kurz davor. Mhm. Du meinst also, dass jetzt deshalb eure Beziehung kaputt geht? Ja, natürlich. Ich meine, das geht ja schon seit längerem so. Es war ja schon in den ganzen 20 Monaten. Silke, ich bin auch der Auffassung deines Freundes, dass du vielleicht ist, ich glaube nicht, dass der Frauenarzt die richtige Adresse ist, sondern ich glaube, dass das eher ein Problem für einen oder ein Fall für einen Psychologen ist. Dass du dich mit mehr zu einer Beratung, an eine Beratungsstelle wenden solltest. Es wird irgendwelche Ursachen in dir haben, die wir natürlich jetzt hier in dem kleinen Gespräch nicht ergründen können. Ja, klar. Aber wenn du da keine Hemmungen hast, hättest, dahin zu gehen, fände ich das schon einen sehr richtigen Weg. Ja, bei fremden Leuten ist mir das egal, nur mir ist das peinlich, so bei meiner Schwester das zu erzählen. Musst du ja auch gar nicht. Bei meinen Eltern. Du musst deswegen ja. Deswegen rufe ich auch an. Ja, genau. Also ich bin ja für dich auch völlig fremd. Und wenn du zu einem Psychotherapeuten gehst oder zu einer Sexualberatung, das sind ja auch fremde Leute, die wiederum aber fachkundig sind und sich mit solchen Dingen sehr gut auskennen. Ich glaube, es wäre für dein Leben und für deine Entwicklung gut, wenn du es machen würdest. Möchtest du vielleicht von meiner Psychologin, das ist die Elke Dunajski heute Abend, noch einen Tipp haben, wo man sich da am besten hinwendet? Ja, das wäre lieb. Ja, dann machen wir es so, du legst auf und Elke wird dich in den nächsten 10 bis 15 Minuten zurückrufen. Ich sehe gerade, sie telefoniert gerade, aber sie wird es gleich machen. Wollen wir es so verbleiben? Ja, okay. Alles Gute, Silke. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr und 23 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Musikpause. Und 38 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht sind wir frei, eine freie Themennacht, das heißt, ihr könnt euch hier ganz einfach bei mir melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Morgen, das sage ich euch jetzt auch schon, morgen steht unsere Sendung unter einem bestimmten Thema und das Thema heißt Neuanfänge. Ich habe mich total verändert. Wenn ihr mit mir über dieses Thema gerne reden wollt, dann solltet ihr morgen anrufen. Neuanfänge, ich habe mich total verändert. Heute könnt ihr zu jedem Thema anrufen. Andrea ist jetzt in der Leitung, an der Leitung. Ja, hallo. 33 Jahre alt, hallo. Hallo. Ja, ich hatte eben eingeschaltet und hatte diesen Erik noch mitbekommen. Den transsexuellen Menschen, ganz ja. Genau. Ich bin ein Oldie da irgendwie, weil ich habe es schon vor 12 Jahren machen lassen, allerdings andersrum. Ich höre es schon, ja. Ich sehe es auch im Namen, ja. Du warst ein Mann, bist jetzt eine Frau. Ja. Im Grunde genommen warst du immer eine Frau, aber nur im männlichen Körper. Ganz genau, ganz genau. Und es hat gerade so ein bisschen wieder was aufgewühlt. Jedes Mal, wenn ich solche Themen höre, bekomme ich schon noch Herzklopfen, weil es eben ein Teil von mir ist. Ja. Wie lange ist es genau her? 12 Jahre. Wie hast du dich denn dann in deinem neuen Leben, das war ja dein neues Leben, eingefunden damals nach der Operation? Zuerst nicht so gut. Warum? Also vor 12 Jahren war es noch nicht so aktuell und durch Medien und Zeitschriften publik gemacht. Das war noch sehr geheimnisvoll damals alles. Ich habe dann einen großen Vorteil gehabt, meine Eltern, meine gesamte Familie standen hinter mir. Nur die Behörden Arbeitsstelle, Arbeit suchen, das war fast unmöglich. Mhm. Was hast du damals vor der Operation gearbeitet? Ich war im Krankenhaus tätig. Im Pflegebereich? Ja, genau. Mhm. Und hinterher auch dann wieder? Ich bin jetzt auch wieder Du bist jetzt Krankenschwester und warst vorher Krankenpfleger? Ja, da war es noch nicht mit der Ausbildung. Die Ausbildung habe ich erst ganz weit später gemacht. Hast du denn in dem gleichen Krankenhaus dann weiter? Nein, das konnte ich nicht. Es war ein katholisches Haus. Mhm. Und die sind nicht immer so, weiß ich nicht. Hat sich der Freundeskreis auch stark verändert nach der Operation? Ja. Mhm. Sagen wir mal so, Transsexuelle sind sehr einsam. Mhm. Das glaube ich, ja. Weil sie nicht wissen, was jetzt ist. Sie haben mit sehr vielen seelischen Problemen zu kämpfen. Mhm. Um das auf die Reihe zu kriegen, das ist fast unmöglich, dass man wirklich feste Freunde hat. Mhm. Hast du heute auch noch transsexuelle Menschen als Freunde oder bist du ganz aus der Szenerie weg? Ich denke mal, ich bin ganz weg. Mhm. Sagen wir mal, ich führe ein, wo ich das nicht gut finde, dieses Wort, ein normales heterosexuelles Leben. Mhm. Bist du in einer festen Beziehung? Nee. Das nicht? Nee. Hattest du in diesen 12 Jahren eine feste Beziehung? Ja, hast du das den Männern erzählt? Ja. Es gehört zu mir. Mhm. Es wäre doch dumm, ich habe jetzt meinen Freundeskreis, ich habe einen sehr guten Freundeskreis. Und wenn man einen Mann dann mitbringt, dann kommt das irgendwann mal raus. Mhm. Lügen, das ist nicht gut. Hast du da negative Erfahrungen gemacht, dass Männer zurückgeschreckt sind, als sie das erfahren? Ja, natürlich. Die einen möchten es gerne, sie möchten es gerne mal ausprobieren. Mhm. Boah, mit sowas mal zu schlafen, das ist ja ganz toll. Mhm. Und die anderen sagen, nee, will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Mhm. Du hast sogar das Stichwort Schlafen genannt. Mhm. Ich habe ja gerade mit Erik auch darüber gesprochen, über die Sexualität. Ja. Kannst du hast du eine erfüllte Sexualität nach der Operation? Ja. Eine bessere. Eine bessere sogar. Ich hatte vorher eigentlich zwar eine Sexualität mit Selbstbefriedigung etc. pp. Was ja auch schon ungewöhnlich ist, ne? Ich habe schon mit Transsexuellen gesprochen, die haben sich vor der Operation, die haben überhaupt nicht angefasst unten, nur zum Waschen mal. Ja, zum letzten Teil ging das auch so hin. Also zu fast kurz vor der Operation, ein halbes Jahr vorher, habe ich das gar nicht mehr gemacht. Mhm. Und beim ersten Mann, ach, das war toll. Ja, ich denke mal, das muss ja ein phänomenales Gefühl sein, wenn man dann zum ersten Mal als Frau mit einem Mann schläft. Ja, das war Wahnsinn. Ja. Also ich schon bei der Operation, als ich wach wurde, hatte ich so ein Glücksgefühl und das hält heute nach 12 Jahren noch an, dieses Glücksgefühl. Gefällst du dir auch unten rum? Hat der Operateur das schön gemacht? Ja, das schon. Mhm. Ja, ja. Also ich hatte einen sehr guten, das war damals in Frankfurt. Du warst ja auch sehr jung, ne? Ich war auch einer der Jüngsten in der Bundesrepublik. Ja. Ich glaube, bisher jetzt auch immer noch. 21 damals. Ja, genau. Mhm. Das heißt, auch wenn du so positiv von deiner Sexualität sprichst, dass du auch einen Orgasmus erlebst. Ja. Ja. Mhm. Sehr gut. Ja. Die Brüste sind implantiert worden? Nein. Wie ist das? Ich bin ein bisschen mollig. Ja. Und das hat mir eigentlich ganz gut getan. Ich habe die ganze Prozedur auch mitgemacht mit Hormonen. Mhm. Und reicht mir. Mhm. Das, was ich habe, reicht mir. Ja. Wenn du an dein anderes Leben zurückdenkst. Ja. Ich glaube, der Begriff ist gar nicht falsch. Nee, ne? Das stimmt. Mhm. Das was für Gefühle überkommen dich dann, wenn du an die Zeit denkst, als du Mann warst, als du Junge warst? Sehr viel Negatives, weil ich ja eben nicht in dem Körper war, wo ich sein sollte. Mhm. Mhm. Von der Kindheit her, ich hatte eine gute Kindheit, also da ist überhaupt kein Thema, aber dieses Pubertät, wenn sich andere verlieben können, konnte ich es nicht. Mhm. Also ich habe, sagen wir mal, 10 Jahre meines Lebens weg. Sind weg. Mhm. Mhm. Guckst du dir manchmal Bilder an von früher? Ja, auch ja, das ist kein Thema. Ja, ja. Also das ist wirklich kein Thema. Nur hast du auch du Glück mit der Stimme. Deine Stimme ist absolut weiblich. Ja, du hattest einmal gesagt, du hast eine super Stimme gehört. Ich habe auch eine. Ja, aber in der Tat. Ja. Ist es eigentlich richtig, dass man die Stimme kann man nicht verändern, ne? Wenn man ich habe das eben dem Redakteur von dir, glaube ich, erzählt. Es ist viel, was vom Inneren herkommt. Mhm. Und ich denke mal, ich kann sehr tief gehen mit meiner Stimme. Mhm. Aber mein Innerstes sagt mir, ich bin Frau. Mhm. Und ich habe das in meine Augen, in meinem Gesicht, in meinem Körper und in meine Stimme gelegt. Ist es so, wenn ich dich jetzt sehen könnte, was ich leider nicht kann, würde ich dir noch was die männliche Vergangenheit ansehen? Gar nicht, überhaupt nicht. Deshalb, ich arbeite in einem sozialen Beruf mit vielen, vielen Menschen. Mhm. Ich glaube nicht, dass man das heutzutage auch noch nicht machen könnte. Wann erzählst du das eigentlich jemandem? Wann erzählst du jemandem von deiner Vergangenheit? Also Freundeskreis zum Beispiel, eigentlich so, wenn ich einschätze, kann, jetzt kann ich darüber reden. Das ist so eine Gefühlssache. Mhm. Aber ich denke mir mal, ich erzähle es eigentlich ziemlich schnell. Mhm. Mhm. Manchmal sogar schon bei der ersten Begegnung. Es gehört ja auch zu dir, insofern finde ich es eigentlich auch ja, okay. Ja, nee, das ist auf jeden Fall. Und ich möchte dem Erik was raten. Mhm, bitte. Ich meine, der ist in derselben Situation, nur auf der anderen Seite. Mhm. Ich hoffe, der hört noch zu. Mhm. Er sollte nach der Operation auf jeden Fall in psychologischer Behandlung bleiben. Mhm. Mhm. Das ist sauwichtig. Ich habe es nicht gemacht. Ach, du hast es nicht gemacht? Nein, und ich habe drunter gelitten die ersten Jahre. Du kennst Leute, die das gemacht haben und wo es sich positiv ausgewirkt hat? Nein, ich weiß, wie schlimm es sich bei mir ausgewirkt hat. Und ist eigentlich auch logisch, ne, dass man danach noch eine kontinuierliche Betreuung auf jeden Fall halten sollte. Vor 12 Jahren war das aber noch nicht. Ja, ja. Andrea, schön, dass du angerufen hast. Ja, gerne. Und das ist sicher auch für Leute, die betroffen sind, so wie jetzt der Erik. Eine tolle Sache halt von Menschen, die all das hinter sich haben. Ja, so ein Tipp. Ist auf jeden Fall den Schritt wert, egal wie alt man ist. Mhm. Man muss sich selbst finden und das ist sau schwer. Mhm. Und du hast es nie bereut, dass du es gemacht überhaupt hast. Überhaupt nicht. Ich habe gesagt. Ich glaube auch, dass die Leute, die diese ganzen Prozeduren hinter sich haben, geht ja doch über Jahre. Ja, genau. Ich glaube, die sich dann zu diesem Schritt entscheiden, das ist hundertprozentig. Ne? Mhm. Also ich habe es auch noch nie gehört, dass ein Transsexueller gesagt hat, ich bereue es, dass ich mich operiert habe lassen. Ja, das ist das Glücksgefühl halt. Das Innerste. Mhm. Man weiß, dass man einen richtigen Schritt gemacht hat. Ja, was die Natur so mit den Menschen anstellt, dass es überhaupt zu solchen Fehlentwicklungen kommt, sage ich mal. Ja. Ne? Es passiert halt. Aber wir sind heutzutage so weit, dass es durch die Medizin wieder korrigiert werden kann. Ja. Danke für deinen Anruf, alles Gute. Ebenfalls. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss, Glück noch für deine Sendung. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Markus, 26 Jahre alt. Ja, 23. Ach, hallo, 23. Mann, jetzt mache ich schon einen alten Sack aus dir. Ja, ist normal bei mir. Ich bin immer älter geschätzt oder jünger. Das ist eigentlich auch mein Thema. Das ist dein Thema? Ja. Ich kann dich leider nicht sehen. Ja. ich bin hässlich und leider darunter, sagen wir mal so. Du bist hässlich und leidest darunter? Ja, ich hab eine ziemlich große Nase. Die Stimme ist schon mal sehr sympathisch. Ja, danke. Nein, und wir waren heute zum Beispiel, also mein bester Freund und ich, wir waren heute auf einer Single-Party, heute auch gestern. Mhm. Und ich habe nur, ich sag jetzt mal, so Briefe gekriegt, die mich verarschen wollten, sagen wir so. Jetzt kläre uns mal auf, wie kriegt man bei einer Party Briefe? Also man kriegt eine Nummer am Eingang und die Mädchen haben natürlich dann auch Nummern und dann kann man dann eben gucken, guckt man sich ein Mädchen aus, oh, die gefällt mir und dann merkt man sich die Nummer, ich sag jetzt mal 158 und dann liegen überall so Zettel rum und dann kann man dann draufschreiben von Nummer sowieso, die ich dann habe. Und man sitzt an verschiedenen Tischen, so in einem Raum? Ja, man geht so durch die Disco, sag ich jetzt mal. Und dann kann man so einen Zettel schreiben, ich möchte dich gerne mal kennenlernen oder irgend sowas. Gibt man DJ ab und der ruft dann die Nummer auf oder wird irgendwo Laufband eingeblendet. Ja, und dann kann man sich die Post abholen und dann durchlesen. Ja, und ich habe meistens so eine Verarscherei gekriegt. Was haben die denn geschrieben, die Frauen? Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das Frauen waren. Gestern waren zum Beispiel, ich hatte so ein Save Our Tree T-Shirt an, also ist ein Baum mit so einem Herz drin und so. Und süßer T-Shirt-Typ und so und wasch dein T-Shirt nicht und leih mir das doch mal und so. Und heute habe ich zum Beispiel Red Bull getrunken und dann habe ich so einen Post gekriegt und da stand dann drin, Red Bull verleiht Flügel, aber bei dir kann ich mir das nicht vorstellen und so. Mein Gott, jetzt beschreib dich doch mal, was ist denn an dir so abschließend? Du hast eine große Nase, ja. Das ist ja noch nicht Fülle. So... Ich bin ziemlich klein. Du bist klein? Ja. Wie klein? Ja, 1,70. 1,70, eine große Nase, 1,70. Ja. So wie das Gesicht, Haare. Beschreib mal. Haare, kurze braune Haare, mhm. so nach vorne gekämmt. Und früher habe ich eine Hasenscharte gehabt und dann habe ich jetzt auch so, über der Oberlippe habe ich so eine kleine Narbe noch. Das ist wegoperiert worden? Ja, das ist... Wobei diese Narben ja kaum sichtbar mehr sind. Ne? Ja, ich glaube mit neun Monaten oder so ist wegoperiert schon worden. Figur, dünn, dick, mittel? Dünn. Dünn, ja. 60 Kilo. Wie viel? 60. 60 Kilo. Ja. Und das ist, ich habe damit ein Problem, dass ich irgendwie bei den Mädchen da nicht ankomme. Mann. Das ist sowieso die ganze Gesellschaft, fast heutzutage die ganze Gesellschaft auf Models steht. Nee, sich nur auf das Äußerliche bezieht und nicht auf das Innerliche. Da könnte ich so manchmal, wenn ich manchmal durch die Straße gehe, könnte ich so anfangen zu heulen. Markus, du bist kein Adonis, so wie du dich beschrieben hast. Genau. Ne? Und das ist nun mal so, damit musst du leben. Ich denke aber auch gerade, vielleicht ist es aber auch sehr ungeschickt, dass du auf solche Single-Partys gehst, wo es nur um das Äußere geht. Deine Qualität ist ja nur, ich habe das nicht einfach so daher gesagt, ich finde dich wirklich sehr, sehr sympathisch, so von der Art, von der Ausstrahlung übers Telefon, mehr kann ich ja nicht sagen. Das wäre doch deine Qualität, dein Fund, mit dem du wuchern könntest, dass du gezielt Frauen ansprichst. Single-Party geht es nur erstmal um Äußerlichkeiten. Es geht nur um die Hülle. Mhm. Und da bist du, glaube ich, nicht an so guter, bist nee, nicht so gut aufgehoben. Nee, da bin ich nicht so gut aufgehoben. Mhm. Wie war es denn, du bist 23 Jahre alt, ja. Was gab es denn bisher so mit der holden Weiblichkeit? Eine feste Beziehung, eine richtige, also wirklich feste Beziehung, knapp zwei Jahre lang. Mhm. Und davor immer so ein paar Mädels rumgeknutsche, Händchen halten, mehr nicht. Ja. Wie hast du die feste Beziehung kennengelernt? Durch eine Party, wo ich mich selber eingeladen habe. Und dann. Also eine Privatparty war das? Ja, sozusagen. Und dann, was machst du vom Beruf? Ich bin arbeitslos zurzeit. Arbeitslos. Mh. Und wahrscheinlich werde ich ab Anfang Dezember Callcenter Agent machen. Das heißt also, wenn du jetzt bei Quelle anrufst, dann nehme ich deinen dagegen. Also ich kann dich nur ermutigen, rauszugehen, Junge. In die Diskurs und die Frauen anzusprechen. Ja, zieh dir nicht diese Misserfolgserlebnisse rein mit den Single-Partys. Ja, ich bin ziemlich schüchtern, aber das ist mein Problem auch dabei. Ich würde das ja gerne mal beurteilen, ob das wirklich so schlimm ist. Also, du solltest dir ein Fernsehtelefon kaufen, damit ich dich sehen könnte. Ein kleiner Tipp von mir. Ja. Guck morgen Andreas Dürk, da bin ich. Nein, im Ernst? Ja. Morgen Andreas Dürk, zu welchem Thema? Außenseiter, keiner mag mich. Außenseiter, keiner mag dich. Das werde ich machen. Ich gucke den öfters nachts, wenn ich nach Hause komme. Da kommt die Wiederholung. Tagsüber habe ich da keine Zeit zu. Uh-huh. Ja, ich werde mir das angucken, werde mir ein Urteil bilden und vielleicht unterhalten wir uns nochmal. Ja, ich soll dir noch schöne Grüße von meinem besten Freund Stefan. Ja, vielen Dank. Und zurück auch. Danke. Tschüss, Markus. Alles klar. Also morgen, Andreas Türk. Genau. Alles klar. Und viel Glück noch für deine Sendung. Danke, tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. Jetzt ist Marco dran und Marco ist 20 Jahre alt. Ja, hallo. Marco, ja. Ja, hallo Domian. Ja, ich bin der Marco aus Hamburg. Ja. Und mein Thema ist, ich bin quasi, wie man das in der Szene sagt, ein Hopper der Talkshows. Ein Hopper der Talkshows? Ja, also das, ich bin ein... Du bist bei Andreas Türk, bei Bärbel Schäfer, bei Hans Meiser, bei Ilona Christen und so weiter. Ilona Christen noch nicht. Also ich war bei Pilawa, ich war bei Andreas Türk, ich war bei Birte Karalus. Mhm. Und bei Bärbel Schäfer und bei Hans Meiser jetzt auch demnächst. Aber immer mit anderen Themen? Verschiedene Themen, ja. Und du bindest denen quasi einen Bären auf? Nicht immer, nein. Nicht immer. Aber manchmal denkst du dir auch Personen aus, die du da präsentierst? Nein, eigentlich auch nicht. Also ich bin eigentlich zum größten Teil, zu 90%, tue ich eigentlich auch wirklich meinen Standpunkt vertreten. Also du hast im Prinzip zu jedem Thema was zu sagen? Fast zu jedem Thema, ja. Sag doch mal so ein paar Themen, zum Beispiel, ich sag mal Stefan, Jörg Pilawa, zu welchem Thema warst du bei ihm? Jörg Pilawa, das war zum Beispiel die erste Talkshow, wo ich war. Mhm. Das ging darum, Gewalt auf Schulen. Da wusstest du was zu sagen? Da konnte ich sogar sehr viel zu sagen, ja. Weil ich halt auf einer katholischen Schule war und das da halt alles Disziplin, also immer mit Disziplin ablief, im Gegensatz zu anderen Schulen hier bei uns in Hamburg. Und da waren halt welche in der Talkshow, die gesagt haben, schlagen ist geil, abziehen hier und da. Okay, dann Andreas Türk. Andreas Türk, dann ging es darum, Ossis gegen Wessis. Mhm. Da war ich mehr, weil ich bin so mehr so ein aus der linken Szene raus und ich tue das alles ein bisschen beobachten, so als St. Pauli-Fan in Osten, Rostock etc., da bin ich da in der Talkshow gewesen und habe da meine Meinung vertreten. Ja, dann bei Birte, wie heißt sie, Birte Karalus. Karalus. Ja, da bin ich also zu eingeladen worden, dass ich da halt im Publikum extra ein bisschen Dampf reinbringe in die Sendung. Also du hast gejohlt und... Nein, ich bin aufgestanden und habe Sprüche losgelassen. Was für Sprüche? Es war zum Beispiel eine Familie, die wirklich total kaputt im Kopf war. Mhm. Und dann habe ich mich halt hingestellt. Und also die Familie war vorne auf der Bühne? Genau, ja. Und die haben da ihre dreckige Wäsche gewaschen? Genau, ja. Und das grässlich Beispiel, sowas. Ja, das sind zum Beispiel Sachen, die ich niemals vorne machen würde. Weil das ist für mich echt unter aller Wert sowas. Und was hast du da gemacht? Und ich war halt derjenige, weil ich schätze mal die Redaktion von Anfang an wusste, dass da nicht richtig Pep aus dem Publikum rauskommt, dass ich halt den Laden ein bisschen in Ballung bringe. Und ich bin einer, der... kann nicht irgendwie ruhig bleiben. Ich muss zu jedem Statement irgendwie noch ein Statement drauf. Du hast den Laden aufgemischt? Genau, ja. Und hast da polarisiert? Oder was hast du gesagt? Hast du die beschimpft, die Leute? Oder? Nein, ich habe sie nicht beschimpft. Also ich habe, wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel die Frau meinte, ihre Stieftochter wäre eine Schlampe, dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, was das denn für ein Stil ist, was sie da vertreten und vielleicht einen kleinen witzigen Spruch noch hinzugegeben. Aber es kam im Fernsehen so rüber, als sei es spontan. Genau, ja. In Wirklichkeit warst du da platziert und das war mit der Redaktion alles abgesprochen. Genau, ja. Alles Lug und Trug, ne? Diese Talkshows. Zum größten Teil, ja. Also es ist auch, ich war auch zum Beispiel mal bei Bärbel Schäfer, da ging es um Männer gegen Frauen, dass Frauen zum Beispiel, da war ich zum Beispiel auf der Seite, Frauen sind nicht besser als Männer. Mhm. Und da ging es zum Beispiel darum, dass ich gesagt habe, dass ihr Mann, weil sie darf überall hin, und ich habe zum Beispiel gesagt, meine Frau darf nicht überall hin. Mhm. Und daraufhin meinte sie, das ist nicht so, mein Mann macht dies und das. Und nach der Show auf einmal, da kam auf einmal die Wahrheit raus, dass sie in Wirklichkeit doch nicht überall hin durfte. Dass der Mann doch, also das hast du rausgekriegt. Dann. Jetzt hast du eine ganze Menge Erfahrung mit den Talkshows. Du weißt genau, wie es hinter den Kulissen abgeht. Genau, ja. Du weißt, wie die das komponieren und wie das alles arrangiert ist. Ja, ja. Wie denkst du über diese Talkshows? Ich finde es nur lächerlich. Also ich sag mal so zu Themen, also ich bin bis jetzt nur zu ganz normalen Themen gewesen, also wo man lachen konnte. Mhm. Aber die Menschen, die ihre familiären Probleme in einer Talkshow ausdiskutieren. Unverantwortlich, was da mit den Menschen gemacht wird. Genau, ja, nicht nur mit den Menschen. Das ist ja auch, die Menschen selber tun sich auch bewerben. Das kommt ja noch hinzu. Du hast dich aber auch beworben, ne? Eben. Aber ich würde niemals hingehen und sagen, meine Familie ist zum Beispiel zerstritten, aber ich würde niemals im Fernsehen gehen, du hast dies und das gemacht. Das ist für mich unter aller Wert. Also, dann bewirbst du dich ziemlich pfiffig, dass die immer wieder auf dich dann abfahren, ne? Logisch, aber das liegt aber auch daran, dass ich halt ziemlich lockerer Typ bin. Also was mich aber wiederum wundert, ist, die sind doch auch, die gucken doch auch immer die anderen Talkshows. Ja, die wissen auch, was die Konkurrenz macht. Die müssen dich doch dann schon kennen und denken, na, da stimmt doch irgendwas nicht. Also ich sag mal, auf der Straße war es eine Zeit lang ganz schlimm, hier in Hamburg. Also da haben mich wirklich Leute wiedererkannt. Mhm. Also ich hätte niemals mir vorstellen können. Nur die Leute wissen zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel sage, ich war in der Talkshow, gucken sie sich zum Beispiel Ausschnitte von der an, weil sie vielleicht irgendwo Kassetten haben. Und dann sehen sie, dass ich da einer war, der nicht auf gut Deutsch das Maul halten konnte und wirklich den Laden in Ballung gehalten hat. Also das gefällt denen dann schon? Ist denen das scheißegal, ob du bei der Konkurrenz schon warst? Ja. Warst du bei Arabella Kiesbauer auch schon mal? Ja. Und wie fandest du das und wie findest du sie? Das war ein sehr dramatisches Thema, dieses Thema ging mir sehr ans Herz, weil da waren Kinder, oder auch schon erwachsene Kinder, die über ihre Mutter gemeckert haben. Und ich habe zum Beispiel vor längerer Zeit, vor 3 Jahren, meine Mutter verloren. Sehr früh, sie ist mit 40 gestorben, an Herzversagen. Und das war ein Thema, wo ich gesagt habe, hör zu, Leute, ehrt eure Eltern, solange ihr sie noch habt. Ihr wisst gar nicht, was euch geht. Das war eigentlich das einzige richtig ernste Thema, wo ich mit Leib und Seele dabei war. Wo du auch emotional dann dabei warst. Genau. Wie viel zahlen die denn, wenn du pro Auftritt? Also du musst überlegen, also du kriegst Flug bezahlt, du bekommst Hotelübernachtung. Ich habe zum Beispiel vor einem Jahr in Köln den Karneval schön miterlebt, habe mir quasi alles bezahlt bekommen. Und für den Auftritt, den du da bist, kriegst du zwischen 300 und 600 Mark. Mhm. Also ist das ein nettes Zubrot? Ich vermute, was bist du? Bist du Schüler noch? Nee. Nein, ich bin zurzeit arbeitslos. Also, ich habe aber zum Glück zum 1.8. eine Lehrstelle. Also was? Als großen Außenhandelskauf. Ja. Das ist ein sehr lukratives Hobby dann, ne? Es bringt aber wirklich Spaß. Das bringt Spaß und auch Fernsehroutine. Jetzt bist du bei Hans Meiser demnächst. Zu welchem Thema? Das ist zum Thema, ich hoffe, die Redakteurin hört jetzt nicht zu, weil ich kriege schon den Schock ihres Lebens, wenn die jetzt weiß, was ich anrufe. Es ist zum Thema, Machos finde ich doof. Findest du sie doof oder nicht? Im Gegenteil. Ich bin, du bist einer. Ich werde von sehr vielen Frauen vor allen Dingen als Macho definiert. Nur spielt, ich glaube, natürlich eine Rolle das Geld und das Abenteuer, dass man so rumkommt und die Leute irgendwie auch dann so rumkriegt. Mhm. Spielt dann auch eine Rolle, dass du auch stark exhibitionistisch veranlagt bist? Oh Gottes Willen. Also nein, das sage ich nicht. Nein. Also diesen Schuh würde ich mir wirklich nicht zubinden. Also das ist für mich, ich sag mal so, ich bin einer, der ist gerne im Mittelpunkt. Ist aber jetzt nicht so, dass ich... Also doch, ne? Ja, aber ich zum Beispiel als Exhibitionist tue ich mir so ein bisschen anders definieren, als zum Beispiel jetzt Fun haben wollen. Aber du stehst gerne im Mittelpunkt, sagen wir es so. Oder mehr meinte ich es auch nicht. Also genau, in der so. Also wenn du das so sagst, ist es anders, als wenn du diese Extremen jetzt auf... Gibt es denn überhaupt eine Talkshow, du hast ja nun, kennst ja alle in auswendig, wo du sagst, das ist solide, das gucke ich mir gerne privat auch an. Oder scherst jetzt alle über einen Kamm und sagst, das ist Schrott, das ist Fließband und die Leute werden nur verarscht. Also ich sag mal, verarscht werden die Leute auf jeden Fall. Aber ich gucke mir zum Beispiel nur Themen an, wo ich eigentlich vielleicht zum Beispiel so Themen, was letztens war, dieses Rechtsradikalismus, mhm. habe ich wäre am Mittag zum Beispiel gesehen, mhm. wo ich mich auch demnächst übrigens bewerben will. Da bist du auch, ja. Nee, bewerben, ja. Alles auf einmal, das merken die auch. Mhm. Und das sind zum Beispiel Themen, wo ich manchmal auch eine Hasskappe kriege, was sie auch... Also du machst es themenabhängig. Du wirst jetzt nicht sagen, der und der Talkmaster, den kannst du vergessen. Es hängt am Thema. Nee, also ich mag Hans Meiser zum Beispiel eigentlich gar nicht. Mhm. Aber ich bin eigentlich ziemlich öde und langweilig. Nur hoffe bitte, dass niemand zuschaut von Hans Meiser heute Nacht. Sonst wirst du wieder ausgeladen. Oh, nee, das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Weiß ich nicht. Also, trittst du auch immer als Marco auf? Ja. Ja, das heißt also, wenn wir demnächst bei Hans Meiser einen Marco sehen... Das könnte hinkommen. Dann bist du das. Ja, genau, ja. Das war interessant mit dir zu reden. Finde ich toll, Dom, ja. Ich danke für deinen Anruf. Kein Problem. Tschüss, Marco. Okay, ciao. Tschüss. So, und jetzt ist der, nach Marco ist der Mark dran. Das funktioniert allerdings nicht. Dann haben wir eine kleine technische Panne. Machen wir Musik. Weiter geht es mit Thorsten und der ist 35 Jahre alt. Hallo Domian. Ja, Thorsten, was ist denn dein Thema? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Mhm. Mein Thema ist erstmal deine Sendung absolut super. Ich gucke mir die nachts immer an, weil ich nachts auch immer wahnsinnig viel Zeit dafür habe. Und zwar, ich habe am 29. August diesen Jahres 4,4 Millionen Mark im Lotto gewonnen. Wie bitte? 4,4 Millionen Mark im Lotto? Ja, das war so. Das sagst du mal so nebenher. Und deshalb hast du nachts Zeit, meine Sendung zu gucken? Ja, ich bin doch so ein Nachtsmensch. Ich glaube, wenn ich 4 Millionen Mark gewonnen hätte, würde ich nicht meine Sendung gucken, sondern wäre jetzt auf den Bahamas oder weiß ich wo. Ja, du vielleicht. Nee, sag mal, im Ernst. Nee, die Geschichte ist bei mir, ich bin im September 93 arbeitslos geworden, habe dann eine Umschulung gemacht, dann im Mai 94, die ging ja dann über 2 Jahre. Hm. Und dann nach der Umschulung auch keinen vernünftigen Job gekriegt oder sowas. Also keine langen Vorreden. Du warst arbeitslos und hast 4,4 Millionen Mark gewonnen. Ist das so? Dann nachdem ich dann anschließend wieder 2 Jahre arbeitslos war. Das ist ja wahnsinnig. Was machst du jetzt mit 4,4 Millionen Mark? Ja, im Prinzip gar nichts. Wo sind die denn jetzt im Moment? Auf der Bank. Auf der Bank. Und vermehren sich so schön. Und vermehren sich schön. Wie viel, um was vermehren die sich pro Tag? Genau, kann ich dir nicht sagen, auf jeden Fall Unmengen. Wie, das hast du nicht genau erfragt bei deiner Bank? Nein, ich habe da schon so einen Bankberater, ja. Der kommt ja von so einer Lottozentrale, kommt ja einer vorbei, ja. Der die dann diesen Mega-Check da bringt. Ja. Und der vermittelt dich dann ja auch zu einer Bank. Und ich bin ja bei meiner Hausbank dann geblieben. Aber ist es denn nicht so, dass die dann auch gleich Vorschläge machen, wie man das Geld pfiffig anlegt? Doch, das haben die jede Menge gemacht. Aber die Hausbank macht das ja auch. Aber du machst es im Moment... Aber das war im Prinzip, ist das aber fast identisch. Mhm. Aber im Moment liegt es noch bei dir auf dem Konto, ganz einfach. Oder hast du schon Aktien gekauft oder Investmentfonds? Nee, Aktien nicht. Nee, es gibt ja so andere. Ach, es gibt ja all möglichen Scheiß, gibt es da. Ja, was hast du denn gemacht? Erzähl mal. Interessiert uns ja, die wir demnächst wahrscheinlich auch 4 Millionen mal gewinnen werden. Wie macht man das? 4,4. 4,4, Entschuldigung, ja. Und 70 Pfennig, irgendwo waren da auch noch 70 Pfennig. Also, was hast du damit gemacht mit dem Geld? Wie ist es angelegt, teilweise jetzt? Hauptsächlich ist es abgelegt. Da gibt es Bundesschätzbriefchen. Ja. Gibt es da und. Ach, das gibt da und Mengen an Mögen Zeugs gibt da. Es gibt. Und richtig, und euch Sparbriefe und. Ach, ich weiß gar nicht, wo das alles. Also, du kümmerst dich ja gar nicht so richtig rum und lässt deine Bank da agieren, oder wie? Da ist schon der Bankfilialleiter. Der Bankfilialleiter. Was machst du den ganzen Tag über? Nix. Hast du den Ausschau gehalten, vielleicht nach einem schicken Haus, einer Eigentumswohnung oder so? Ja, hab ich schon, aber irgendwie auch. Was weiß ich, wenn du so fast 4 oder 4 oder 5 Jahre kaum Geld hattest zum Geld ausgeben. Traust du dich gar nicht richtig rangehen? Und dann hat man irgendwie, also ich habe da jedenfalls so eine richtige, ganz große Allergie dagegen, irgendwie Geld auszugeben. Kann ich verstehen, ja, kann ich verstehen. Also so ich musste fast stellenweise monatlich mit 900 Mark auskommen. Mhm. Und also du irgendwie verlernt man das auch so ein bisschen. Ja, du kämst gar nicht auf dir jetzt zu sagen, ich mache jetzt mal eine richtig geile Weltreise und hau jetzt mal da, weiß ich, 100.000 Mark auf den Kopf. Das käme ja gar nicht in den Sinn. Nein, weiß ich nicht. Nein, habe ich auch irgendwie gar keine Lust zu. Du bist ganz solide und lebst so für dich hin. Weiß es denn jemand... So einen Computer habe ich mir gekauft. Okay, weiß es denn jemand in deinem Umfeld? Nö, keiner. Keiner? Jetzt, nur ich weiß es jetzt. Ja, und diejenigen, die hier noch zuhören. Die jetzt zuschauen und zuhören. Wir müssen leider Schluss machen. Ich würde gerne ein bisschen mit dir reden. Ich wünsche dir ein gutes Händchen für dein Geld, Mensch, Thorsten. Und ein gutes Leben mit den 4,4 Millionen Mark und 70 Pfennig. Ja, irgendwo 70 Pfennig. Alles Gute. Tschüss, Thorsten. Tschüss, Julian. In der Technik heute Nacht Tanz Jürgen Wilde. Unser Thema morgen Nacht heißt Neuanfänge. Ich habe mich total verändert. Wir fangen leider morgen ein bisschen später an im Fernsehen, im Radio, glaube ich, ganz pünktlich.